Kreis zu klein, den weder Welt noch Himmel fassen. Gott, dem wir ihren Kreis zu klein, Gott, dem wir ihren Kreis zu klein, den weder Welt noch Himmel fassen, wir in den engen Krippen sein. Kreis zu klein.